Yeah. 2005, das erste Zuhälter-Tape im Netz. Keiner hat mich auf dem Schirm wie ein New Era-Etikett. 9 Jahre später eine Battle-Rap-Saga. Und bis heute kommt keiner technisch an mein Level von damals. Ich habe Punchline-Rap revolutioniert. Ich habe Double-Time-Rap revolutioniert. Ich habe Deutsch-Rap an sich revolutioniert, während der Rest vergeblich versucht meine Technik zu kopieren. Sie bleiben chancenlos. Ich mach Party mit paar Dope im Haus und wach am nächsten Tag mit nem Kater auf wie Beyoncé Knows. Und wenn sie meinen, die Songs sind dope, aber der Typ ansonsten bloß ein zu viel Kokain ziehender G-Spieler. Der Bonzensohn, dann zünde ich den Blunt an und lache. Denn ich bin durch die Hölle gegangen, auch wenn ich's mir nicht anmerken lasse. Die Narben sind verheilt, doch die Seele hart und kalt wie der Asphalt. Ich lange Jahre voller Armut und Gewalt, nicht als Leid. Jedes Mal im Herz ein Stich, Mutter weint, Vater weg. Keiner da, der mir ne Richtung aufzeigt. Also ging ich raus und tickte ne verfickt dunkle Zeit. Voller Missgunst und Neid, Streits, Bitch, Moves und Fights. Als Deutscher unter Kennex, tickte Dope in dunkler Nacht. Doch war schon damals nicht der Junge, der im Drogensumpf abfragt, sondern so hohen Umsatz macht am Drogenumschlagplatz, dass bei der Übergabe beinahe der Drogenumschlag Platz. Deshalb bin ich ihn gewohnt, den stumpfen Hass. Der wohl der Grund ist, dass ich heute die Chrome Rims funkeln lass. Und zwar demonstrativ, ey, so demonstrativ, dass bei dir Dreckslauch die Netzhaut brennt, wenn du das siehst. Es ist seit den RBA Battles viel geschehen. Jungs, die meine Homies waren, wollen mich heute unterm Sargdeckel liegen sehen. Denn mein Leben dreht sich heute um Chartplätze, Keys und Fame, während sie noch heute die gleichen Graspackets dealen gehen. Ich lass mich nicht runterziehen deswegen, sondern push mein Business auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist G-Rap, ich kille sie, scheiß auf Realness, ich chille nie auf ein Studio. Und für dich heißt keine Street Credibility, denn ich will nie mehr zurück und nutz jede Chance dazu. Stehe schweißnass im Fight Club mit Trainingsbox am Schuhen. Und keine Angst, dass ich jetzt Depri-Songs versuche. Doch hier spricht grad nicht Kollege, sondern Felix Antoine Blume. Und jetzt scheiß mal auf Ausgelaber, scheiß mal auf Ring und Cash, Real Talk. Scheiß mal auf Coke, Reiz und Image Rap. Doch wer sonst hat so nice Flows, Rhymes und klingt so fresh. Showtime, Bitch, mach den Thron frei, der King ist back.